Zehntes Kapitel. Die Seefahrt. Den ganzen Tag hatten wir viel zu tun, alles richtig zu verstauen. Ganze Boote voll von des Squires Freunden, wie Herr Blandley und so weiter, kamen an Bord, um ihm gute Reise und baldige Heimkehr zu wünschen. Im Admiral Benbow hatten wir niemals an einem Abend auch nur halb so viel zu tun gehabt, und ich war hundemüde, als kurz vor der Morgendämmerung der Bootsmann pfiff und die Mannschaft an die Ankerwinde trat. Aber wäre ich noch einmal so müde gewesen, so wäre ich doch nicht von Deck gegangen. Alles war für mich so neu und merkwürdig. Die kurzen Befehle, der schrille Klang der Pfeife, die Eile, womit die Leute im trüben Licht der Schiffslaternen an ihre Plätze eilten. »Na, Barbecue, stimm uns ein Lied an«, rief eine Stimme. »Das Alte«, schrie ein anderer. »Jawohl, Jungens«, sagte Long John, der mit seiner Krücke unter dem Arm dabei stand, und sofort stimmte er die Weise und die Worte an, die ich so gut kannte. 15 Mann bei des Toten Kist. Und die ganze Mannschaft fiel im Chor ein. Jo, ho, ho, und ne Buddel, Buddel rum. Und beim dritten Ho warfen sie sich mit Macht auf das Gangspiel. Trotz der Aufregung des Augenblicks fühlte ich mich im Nu wieder in den alten Admiral Benbow zurückversetzt, und es war mir, wie wenn ich die Stimme des Captains aus dem Chor heraushörte. Aber bald war der Anker über Wasser, bald hing er triefend am Bug, bald begannen die Segel sich zu blähen, und Land und Schiffe glitten zu beiden Seiten an uns vorüber, und bevor ich mich hinlegen konnte, um ein Stündchen Schlaf zu erwischen, hatte die Hispaniola ihre Fahrt nach der Schatzinsel begonnen. Ich will diese Fahrt nicht in all ihren Einzelheiten beschreiben. Sie ging gut vonstatten, das Schiff erwies sich als ein guter Segler, die Leute waren tüchtige Matrosen und der Kapitän verstand seine Sache. Aber bevor wir an der Schatzinsel anlegten, ereignete sich allerlei, was ich hier mitteilen muss. Vor allen Dingen zeigte der Steuermann Arrow sich noch schlimmer, als der Kapitän gefürchtet hatte. Er hatte keine Gewalt über die Mannschaft, und die Leute sprangen mit ihm um, wie sie Lust hatten. Aber das war noch nicht einmal das Schlimmste, denn kaum waren wir ein paar Tage auf See, so fing er an, mit verschwommenen Augen, rotem Gesicht, stotternder Zunge und anderen Anzeichen von Betrunkenheit auf Deck zu erscheinen. Wieder und wieder wurde er mit Schimpf und Schande in seine Koje geschickt. Manchmal fiel er und verletzte sich dabei. Manchmal lag er den ganzen Tag in seiner kleinen Koje an der einen Seite der Deckshütte. Manchmal war er einen Tag oder sogar zwei beinahe nüchtern und versah seinen Dienst wenigstens leidlich. Dabei konnten wir niemals herausbringen, woher er den Branntwein bekam. Es war unser Schiffsgeheimnis. Wir mochten noch so scharf aufpassen, es gelang uns nicht, dies Geheimnis aufzuklären. Fragte man ihn gerade ins Gesicht, so lachte er nur, wenn er betrunken war, und wenn er nüchtern war, behauptete er feierlich, er trinke niemals einen Tropfen außer Wasser. Er war nicht nur als Offizier nicht zu gebrauchen und übte nicht nur einen schlechten Einfluss auf die Leute aus, sondern es war auch klar, dass er bei solcher Lebensweise nicht mehr lange leben konnte. Daher war kein Mensch sonderlich überrascht oder auch nur betrübt, als er in einer dunklen Nacht bei schwerem Seegang vollständig verschwand und nicht mehr gesehen wurde. »Über Bord«, sagte der Kapitän. »Nun, meine Herren, das erspart uns die Verlegenheit, ihn in Eisen zu legen.« Aber nun hatten wir keinen Steuermann. Es war daher natürlich notwendig, einen von den Matrosen zu dieser Stelle zu befördern. Der Bootsmann Hiob Anderson schien sich von allen an Bord noch am besten dazu zu eignen. Er behielt zwar seinen Rang, aber er hatte gewissermaßen den Dienst als Steuermann. Herr Trelawney war viel zur See gefahren und seine Kenntnisse machten ihn sehr nützlich, denn bei gutem Wetter hielt er oft eine Wache. Der Schaluppmeister Israel Hands war ein sorgsamer, besonnener und erfahrener alter Seemann, dem man im Notfall so ziemlich alles anvertrauen konnte. Er war sehr befreundet mit Long John Silver, und so bringt mich die Erwähnung seines Namens ganz naturgemäß darauf, hier von unserem Schiffskoch zu sprechen, Barbecue, wie die Leute ihn nannten.